Morgenandacht von Reinhard Hirtler, Philipper 4, Tag 13. Hallo, hallo, hallo. Auf welche Gedanken richtest du dein Herz? Paulus sagt, ehrenhaft und bewundernswert. Das gefällt mir sehr. Was würde passieren, wenn wir das tun würden, was mein guter Freund Charles Stock mir erzählt hat? Ein erstaunlicher Mann Gottes, der ein mächtiges Werk in Amerika geleitet hat, vor langer Zeit. Eigentlich ist es noch gar nicht so lange her. Ja, es war im Jahr 2011, also vor 11, 12 Jahren. Hier ist, was er sagte. Wir saßen beim Essen und er sagte, weißt du, Reinhard, jeder Christ sollte nach der 10-Sekunden-Regel leben. Ich fragte, was ist die 10-Sekunden-Regel? Schau mal, er sagte, jeder Christ sollte die Entscheidung treffen, keinen Gedanken, der nicht Jesus Christus verherrlicht, länger als 10 Sekunden zuzulassen. Das gefällt mir, denk darüber nach. Die Bibel sagt uns, dass wir unsere Gedanken, von denen wir natürlich wissen, dass sie aus dem Herzen kommen, ständig auf das richten sollen, was bewundernswert ist. Das heißt also, dass du in dem Moment, in dem du an etwas denkst, das nicht bewundernswert ist, es nicht länger als 10 Sekunden zulässt. Und was tust du dann? Denke daran, du kannst einen negativen Gedanken nicht bekämpfen, niemals. Du wirst diesen Kampf verlieren. Also ersetzt du deinen Gedanken. Wann immer du also etwas denkst, das nicht bewundernswert ist, hältst du dich selbst an. Nicht länger als 10 Sekunden denkst du diesen Gedanken. Und was tust du dann? Dann ersetzt du ihn durch etwas, was das bewundernswert ist. Aber Reinhard, wenn ich darüber nachdenke, meine Schwiegermutter, mein Schwiegervater, mein Mann, meine Frau, wer auch immer. Es gibt nichts Bewundernswertes an ihnen an, was ich denken könnte. Warum bittest du Gott nicht, dass er dich jeden so sehen lässt, wie er ihn sieht? Wie würdest du dich fühlen, wenn Gott dich anschaut und sagt, weißt du, es gibt wirklich nichts Bewundernswertes über deine Person zu denken? Die Wahrheit ist, dass es in unserem Fleisch, im Natürlichen, nichts Bewundernswertes an keinem von uns gibt. Wir alle haben so gesündigt, dass Jesus Christus für uns ans Kreuz gehen musste. Und jetzt sind wir eine neue Schöpfung in Jesus Christus. Wir müssen den Herrn also immer darum bitten, dass er uns jeden so sehen lässt, wie er ihn sieht. Dann können wir anders denken. Weißt du, wenn wir lernen, so zu denken, werden wir eine wunderbare Ernte einfahren. Das nächste, was er sagt, ist, dass du deine Gedanken auf das Schöne richten sollst. Was für ein schreckliches Wetter, ich mag den Regen nicht. Dann richten wir unsere Gedanken auf das Schlechte. Menschen, die das tun, sind nie glücklich. Wenn es kalt ist es zu kalt, wenn es heiß ist es zu heiß, wenn es regnet, ist es zu nass, wenn es nicht regnet, ist es zu trocken. Sie finden nie etwas Gutes an irgendetwas. Und die Bibel sagt, dass dies mit dem Herzen zu tun hat. Also richte deine Gedanken nicht auf etwas, das nicht schön ist. Richte sie auf etwas, das schön ist. Reinhard, wenn du mein Leben kennen würdest, es gibt nichts Schönes in meinem Leben. Dann richte deine Gedanken auf Jesus. Er ist extrem schön. Weißt du, in dem Moment, in dem wir unsere Gedanken auf Dinge richten, die nicht schön sind, wird unser Leben so durcheinander gebracht. In dem Moment, in dem wir unsere Gedanken auf das Schöne richten, wird unser Leben so erstaunlich sein. Und weißt du warum? Weil jeder Gedanke, an den du dein Herz hängst, ein Samen ist, den du pflanzt. Ich glaube nicht an positiv denkende und negativ denkende Menschen. Ich glaube nicht an Menschen mit einer pessimistischen oder einer optimistischen Einstellung. Weißt du, woran ich glaube? Ich glaube an Menschen mit einem verkehrten Herzen und an Menschen mit einem aufrichtigen, geraden Herzen. Menschen mit einem aufrichtigen Herzen werden sich einfach weigern, etwas zu denken, das nicht schön ist. Und dann denken alle anderen plötzlich, die sind immer so positiv. Das liegt daran, weil sie gute Gedanken wählen, auf die sie sich konzentrieren. Ich sage dir, ich kenne die unglaubliche Gefahr, sich mit den Gedanken des Herzens auf die falschen Dinge zu konzentrieren. Denk also daran, Himmel und Hölle liegen nicht nur in der Zukunft, sondern fangen schon heute an. Es beginnt damit, auf welche Gedanken du dein Herz richtest. Also, fang an, dir deinen eigenen Himmel zu schaffen. Wir sehen uns morgen.